Ja, liebe Leute, eigentlich würde ich euch jetzt sehr gerne zu einer Live-Talk-Stunde begrüßen, aber das geht leider nicht. Diese Sendung heute muss leider ausfallen, da wir ein sehr großes technisches Problem haben. Das Herzstück dieser Sendung ist unsere Telefonanlage. Und die Telefonanlage funktioniert nicht. Das heißt, der Teil der Telefonanlage, der die Telefonate hier zu mir in die Sendung reinstellt. Das geht leider nicht und deswegen muss die Sendung ausfallen. Wir werden gleich eine Wiederholung senden. Aber zunächst möchte ich noch etwas sagen zu unserer Aktion oder Auktion der Versteigerung unseres Stuhles. Die Versteigerung läuft ja heute Nacht um 2 Uhr aus. Das Gebot steht nach wie vor bei 11.100 Euro, was ich nach wie vor auch ganz toll und sehr spektakulär finde. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was drauf. Um 2 Uhr ist dann Schluss und dann wird das Geld, was bis dahin geboten wird, an das Dr. Mildred Scheel Haus fließen. Das ist die Palliativstation der Uniklinik hier in Köln. Das ist die Station für sterbende und sterbenskranke Menschen, die eine sehr gute Arbeit leistet. Und mir ist es ein Herzensanliegen, dass das Geld dorthin kommt. Also ihr könnt noch mitmachen, bis 2 Uhr geht es noch. In der eBay-Versteigerung, Stichwort Moderationsstuhl Domian. Und wie gesagt, wir sind bei 11.100 Euro. Uns, meinem Team und mir tut es total leid, dass wir jetzt abbrechen müssen. Wir schaffen es aber nicht, diesen Fehler noch zu beheben, dass wir die Sendung machen können. Aber Hinweis an euch, ihr könnt noch bis 2 Uhr hier anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50. Wir sind alle hier, die Kollegen auch, und nehmen die Anrufe entgegen. Und ich hoffe, dass es dann morgen alles gut klappt und wir dann euch gegebenenfalls morgen zurückrufen können. Also 0800 220 50 50, ihr könnt sehr gerne noch bis 2 Uhr anrufen. So, und nun muss ich mich schon wieder von euch verabschieden und sage euch, jetzt gibt es eine Domian-Sendung, eine Aufzeichnung vom 24.06.2009 und ich wünsche euch dazu viel Spaß und gute Unterhaltung und sage bye-bye, bis morgen. Tschüss. Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live 0800 220 50 50. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine offene Themennacht heute wieder. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das frage ich euch und ich bin gespannt auf eure Anrufe. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Ulrike. Hallo Ulrike. Hallo Domian. 33 bist du. Ja, 33. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, also ich bin seit 8 Jahren unglücklich verliebt. Seit 8 Jahren? Ich wiederhole, 8 Jahre. Ja. Unglücklich verliebt. Erzähl mal. Ja. Also das ist so, das ist ein Mann, der hat ein Fahrradgeschäft. Schon mal und nicht schlecht. Ja, und darüber haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann sind wir uns auch näher gekommen und dann habe ich halt eben gemerkt, so dass ich mich in ihn verliebt habe und er hatte eigentlich am Anfang auch Interesse gehabt. Ja. Und dann habe ich mich auch ziemlich dumm benommen und dann hat er einen Rückzieher gemacht. Wieso dumm benommen? Was hast du getan? Ja, ihn unter Druck gesetzt, so dass ich irgendwie, also das, nein, anders. Wir haben, einen Abend haben wir zusammen geschmust, ein bisschen gekuschelt und so. Ja. Und da wollte er eigentlich auch mehr. Ja. Nur dann habe ich dann abgeblockt, dann wollte ich in dem Moment nicht, weil Du hast dich geziert. Ja. Warum wolltest du nicht? Ja, weil das bei ihm im Laden war und... Ach so. Ja, warum denn nicht im Fahrradladen? Wenn es nicht gerade im Schaufenster ist, ist doch egal. Naja, egal. So war es jedenfalls. So spontan war ich halt eben nicht. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass es für ihn nicht dasselbe ist wie für mich. Weil ich hatte das Gefühl, wo ich so in seinen Armen war, so...